Unter dem Schlagwort Diskriminierung habe ich neulich einen Artikel auf der Zeit-Homepage gefunden, bei dem ich mich zunächst gefragt habe, ob ein Praktikant hier aus Versehen eine falsche Einordnung vorgenommen hat. In dem Beitrag geht es um ein paar Alltagssituationen, die von den Autoren geschildert werden. Sie müssen sich offenbar immer wieder die gleichen Fragen gefallen lassen. Deshalb fordern sie: Fragt mal was anderes. Ob diese Forderung berechtigt ist oder nicht und ob sie sich Ausgrenzung, Diskriminierung oder sogar Feindseligkeit gegenüber ausgesetzt sehen, finden wir wohl am besten raus, indem wir mal einen Blick in ihre Geschichten werfen. Also, auf geht's! Mein Rucksack ist bis oben hin voll. Nur der Blumenkohl hat nicht mehr reingepasst. Wochenendeinkauf für meine WG. So stehe ich auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt in Berlin-Charlottenburg und versuche, den Kohl auf den Gepäckträger zu klemmen. Eine ältere Frau schaut mir zu. Sieht sicher witzig aus, der Kohl, mein Fahrrad und ich. Zögerlich kommt sie ein paar Schritte näher. Ihr Blick wandert über mein Sommerkleid, zu meinen Sandalen und wieder hoch. Entschuldigung, darf ich Sie mal etwas fragen? Wo kommen Sie her? Fragt sie. Ich schaue kurz auf. Ich wohne in Berlin. Das war es nicht, was sie hören wollte. Sie fragt weiter. Woher kommen Sie wirklich? Süddeutschland. Und Ihre Eltern? Beide Deutsche. Ungläubig schüttelt sie den Kopf. Komisch. Sie haben so einen südländischen Teint. Also, das sieht sehr schön aus. Also, ich hätte gedacht, Sie kommen vielleicht aus Spanien. Fakt oder Fiktion? Es ist natürlich nur Spekulation, aber ganz ehrlich. Diese Anekdote liest sich für mich etwas so, als wäre sie irgendwo zwischen ausgeschmückter Geschichte oder komplett ausgedachter Situation anzusiedeln. Aber na schön, gehen wir einfach davon aus, es habe sich 1:1 so zugetragen. Es ist ein unspektakuläres Ereignis, die Frau war einfach neugierig. Wo also ist das Problem? Wir, die Autoren dieses Textes, mussten diese Frage oft beantworten. Wir sind in Bayern und im Schwarzwald geboren, in München und Marbach aufgewachsen. Unsere Väter wurden im Ausland geboren und kamen als junge Erwachsene nach Deutschland, aus Ruanda und dem Iran. Das sieht man uns an unserer Haut, unseren Haaren, man hört es an unserem Namen. Und deshalb müssen wir uns erklären, immer und immer wieder. Das nervt. Ja, wenn ich mit meinem Zwillingsbruder unterwegs bin, merkt man auch, dass wir verwandt sind. Das sieht man uns an unserer Haut, unseren Haaren, man hört es an unseren Nachnamen. Und deshalb müssen wir uns erklären, immer und immer wieder. Das nervt. Seid ihr Zwillinge, ist eine Frage, die ich sicher schon mehrere hundert Mal zu hören bekommen habe. Doch daraus leitet sich keine Diskriminierung ab. Wenn Leute in ihrem Alltag etwas Ungewöhnliches sehen, weckt das eben ab und an deren Interesse. Klar, werden einem täglich die gleichen Fragen von fremden Menschen gestellt, hat man irgendwann keine Lust mehr darauf, sie zu beantworten. Aber das muss auch niemand. Es gibt keine Auskunftspflicht und niemand kann euch zwingen, euch immer und immer wieder zu erklären. Auch wenn es zugegebenermaßen schon von Zeit zu Zeit schwierig sein kann, sich solchen Fragen zu verwehren. Wenn man im 15.000 Seelenstädtchen Marbach aufwächst, sind Gespräche zwischen den Einwohnern vermutlich nicht unüblich. Aber sobald man sich in die große weite Welt hinausbegibt, macht man wahrscheinlich Bekanntschaft mit der Anonymität der Großstadt. Beispielsweise in Hamburg, wo die Autoren scheinbar zurzeit die Journalistenschule besuchen. Dort geht es den meisten Menschen vermutlich ähnlich wie mir und ihnen ist vollkommen egal, welchen konkreten familiären Background fremde Menschen haben. Der Mann, der mich gleich massieren wird, kommt rein, tritt an die Liege, seine Hände fahren über meinen Rücken. Meine Gedanken wandern fort, bis in die Stille plötzlich diese Frage hallt. Normalerweise mache ich mit beim Herkunftsspiel, gebe bereitwillig Auskunft. Sohn eines Ruanders und einer Schwäbin. Das Kennenlernen der Eltern, Sprachkenntnisse und mittelfristige Rückkehrpläne. Weil mir meist die Kraft fehlt, den Leuten nicht zu geben, was sie wollen. Ich spreche geduldig meine Biografie in das Kopfloch der Liege. Doch als der blonde Mann fertig ist und mehr über mich weiß als mein Chef, frage ich: Und Sie? Sie kommen bestimmt aus Schweden, oder? Die Hände auf meinem Rücken erstarren. Nein, Westfalen. Der Mann stammelt. Wirklich? Ja, natürlich. Der Mann lacht nervös. Warum nicht, will er wissen. Na, weil sie doch schwedische Massagen anbieten und so blond sind. Was? Ein Deutscher, der schwedische Massagen anbietet? Hashtag kulturelle Aneignung. Dir fehlt die Kraft, den Leuten nicht zu geben, was sie wollen. Aber dann versuchst du den Masseur mit Gegenfragen aus der Fassung zu bringen. Kostet dich das keine Kraft? Und wäre es nicht kraftsparender, aufrichtiger und höflicher, von vornherein zu sagen, du hättest keine Lust auf ein Gespräch? Du tust so, als sei die eigene Herkunft eine schrecklich intime Information und ein Tabuthema, das jeden in Verlegenheit bringt. Der Mann hat offensichtlich einfach irgendeinen Aufhänger für Smalltalk gesucht. Hättest du ein Tattoo, hätte er vermutlich darüber geredet. Wärst du ein Bodybuilder, hätte er vielleicht gefragt, wie viel du am Latzug schaffst. Im Übrigen wäre das doch eine der Gelegenheiten gewesen, in der du sagen könntest, dass du gerade keinen gesteigerten Redebedarf hast, ohne dass es sonderlich unverschämt rüberkommen würde. Schließlich hat der Masseur vermutlich durchaus Verständnis dafür, wenn seine Kunden einfach nur entspannen wollen. Kommt die Herkunftsfrage, fängt unser Striptease an. Rückfrage um Rückfrage. Schicht für Schicht müssen wir unsere Biografien freilegen. Bis der Grund sichtbar wird für diese dunklen Augen, diesen fremdklingenden Namen. Es ist, als schuldeten wir unserem Gegenüber eine Erklärung für unser Aussehen. Als sei es eine Erlaubnis für intime Fragen, die man sonst erst sehr viel später stellt. Antworten wir nicht, sind wir unhöflich. Tun wir es doch, erklären wir uns für eine Sache, die selbstverständlich sein sollte. Dass wir Deutsche sind. Die Frage zwingt uns in ein Gespräch, das wir nicht auf Augenhöhe führen können. Oh Mann, da kann ich wieder die Zwillingsfragen als Gegenbeispiel liefern. Wer ist der Ältere? Habt ihr in der Schule eure Lehrer verarscht, indem sich der eine für den anderen ausgegeben hat? Wer ist der böse Zwilling? Haben eure Freundinnen euch schon mal verwechselt? Die Fragen zwingen uns richtig in ein Gespräch und es ist der reinste Sehensstriptease. Solche Intimfragen stellt man sonst erst sehr viel später. Ihr müsst euch nicht dafür erklären, dass ihr Deutsche seid. Euer Phänotyp ist hier eben eine Besonderheit und weckt teilweise Interesse. Der Großteil der Auswirkungen dieser Fragen liegt in dem, was ihr in sie hineininterpretiert und welche Bedeutung ihr ihnen beimesst. Im weiteren Verlauf des Artikels werden noch die Themen Zugehörigkeit und Alltagsrassismus behandelt und es werden noch weitere, mehr oder weniger interessante Anekdoten zum Besten gegeben. Der Grundton bleibt aber der gleiche und es entsteht bei mir der Eindruck, als wolle man sich hier mit einer Prise Selbstmitleid in eine krassere Opferrolle drängen, als es die Realität hergibt. Harmlose Fragen haben nichts mit Diskriminierung zu tun, auch wenn sie nervig sind. Besonders große, besonders kleine und besonders zwillingsmäßige Menschen sind davon beispielsweise sicher in zumindest ähnlicher Weise betroffen. Wenn Menschen ein positives Interesse an ihren Mitmenschen zeigen, sollte man sie nicht dafür verteufeln. Sollte es sich etablieren, dass man keine Gespräche mehr beginnen darf, weil die Befindlichkeiten des Gegenüber verletzt werden könnten, leben wir irgendwann in einer Gesellschaft, in der man überhaupt nicht mehr miteinander kommuniziert. Und das führt vermutlich zu mehr Missverständnissen und einem schlechteren Umgang miteinander. Also Freunde, lasst euch nicht von Fremden mit nervigen Fragen ärgern und bleibt logisch. Bleilo Bonusrunde. Ihr seid Zwillinge. Haben eure Eltern euch mal verwechselt? Nein, aber da war dieses eine Mal. Mein Bruder und ich waren etwa 4 Jahre alt. Wir waren mit der Familie essen und er und ich waren schon mit dem Essen fertig. Uns war total langweilig, also haben wir beschlossen, Fang zu spielen. Ich war damit dran, meinen Bruder zu fangen, also habe ich ihn um die Tische gejagt. Er ist um eine Ecke abgebogen, ich hinterher. Nun sehe ich ihn am Ende eines Ganges und renne in seine Richtung. Zu meiner Verwunderung rennt mein Bruder aber nicht weiter weg, sondern kommt mir entgegen. Während ich mich noch frage, ob er das Spiel nicht verstanden hat, rennen wir immer weiter aufeinander zu. Ich denke, ich habe ihn gleich. Wir kommen uns immer näher und näher und näher und boom. Bin ich gegen eine Spiegelwand gerannt. Ich habe mich also selbst mit meinem Zwillingsbruder verwechselt. Selbstreflexion vom Feinsten.